Aus Anlass seines 70. Geburtstages porträtiert Petra Maria Mayer nun den 1984 verstorbenen Paul Pörtner. Pörtner, der auch einige Jahre lang als Dramaturg im NDR tätig war, hat die künstlerischen Möglichkeiten des Mediums Radio immer wieder neu erkundet. Der nun folgende Radio-Essay ist übrigens der Auftakt zu einer achtteiligen Reihe, die unter dem Titel »Die Expansion des Buchstabens« ältere und jüngere Werke der Radiomoderne umfasst. Ich habe keine Geschichte zu erzählen. Ich habe Geschichten gelesen, ich habe Geschichten gelebt, Geschichten gemacht. Geschichten erlebt als Geschichten aufgrund einiger Muster von Geschichten. Was man erlebt, ist schon geprägt von diesen Mustergeschichten. Schablonen, die man nicht wahrnimmt. Aber sie bestimmen das, was man erlebt, und erst recht das, was man erzählt. Aber die wenigsten geben sich Rechenschaft darüber. Pörtner Paul, geboren am 25. Januar 1925 in Wuppertal-Elberfeld. Sohn des Chemikers Paul Pörtner und Frau Anna, geborene Rill. Studierte Germanistik. Gründete nach dem Krieg 1945 die Vereinigung junger Künstler, der Turm. War von 1947 bis 1948 Regieassistent an der städtischen Bühne Wuppertal. Leitete 1949 bis die junge Bühne Remscheid. 1963 Projekte am Ulmer Theater und Lehrauftrag an der Hochschule für Gestaltung in Ulm. 1976 bis 1983 Regisseur und Dramaturg in der Hörspielabteilung des Norddeutschen Rundfunks Hamburg. Freier Autor und Regisseur mit wechselnden Tätigkeiten. Starb am 16. November 1984 in München. Vorher wechselnde Tätigkeiten. Tätigkeiten eines Autors, Regisseurs und Dramaturgen. Eines Mannes, der Theaterstücke schrieb, inszenierte und neue Mittel der Szenografie erprobte, wichtige Dokumente zum modernen Theater übersetzte und herausgab, Romane verfasste, Fernsehspiele machte und ganz unterschiedliche Hörstücke realisierte, in denen er innovativ mit den Möglichkeiten der Rundfunktechnik experimentierte. Tätigkeiten eines Multitalentes, Orte und Schauplätze eines Namens, Stationen biografischer Zeit. Vieles hat sich unter seinem Namen verbreitet und vieles macht sich in diesem Namen breit. So gibt es viele Gründe, den Geschichten zu folgen, die Paul Pörtner las und hinterließ. Er wäre am 25. Januar, heute 70 Jahre alt geworden. Er starb mit 59 Jahren. Geblieben sind die Spuren seines Namens. Jeder Mensch, so scheint es, hat so viele Gesichter, so viele Rollen, so viele Biografien, wie er Kontakte in seinem Leben hat. Identität ist ein relativer Begriff. So äußerte sich Paul Pörtner zu seinem Hörstück Blitzlicht aus dem Jahre 1980. Darin suchte er, sich selbst auf die Spur zu kommen, indem er sie in einem multiperspektivischen Spiel mit ganz unterschiedlichen Meinungen über seine Person verloren gab. Unsere ersten Gespräche waren der Anfang zu einem nie enden wollenden Gespräch. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mal dachte, Donnerwetter, wie hält Paul das 24 Stunden aus? Das schlug sich auch gelegentlich in Krächen nieder. Nee, ich hatte nicht das Gefühl, also, dass sich meine Mutter und mein Vater zerstritten hätten. Die Misere seiner Kinder hat er nicht wahrgenommen. So im Nachhinein würde ich sagen, dass er es nicht hätte anders machen brauchen. Was mir nicht gefallen haben könnte. Das ist, als ich mir eigentlich nie eine richtige Erklärung dafür geben konnte, warum er sich so universell entzog. Wenn er kam, dann war er wirklich irgendwo ein Pol, ein Mensch, bei dem man sich dann ausrollen konnte oder dem man das erzählen konnte. Ich habe ihn einfach beneidet um die Fähigkeit, sich die Freiheit zu nehmen, einfach die Dinge zu tun, die er tun wollte und tun möchte. Wenn er mal auf etwas zuging, um auch das mal auszuprobieren, dann ging es ja eigentlich meistens daneben. Er hat nie den Eindruck gemacht, als ob er sich an irgendwelchen Verhältnissen, Menschen oder Bedingungen festbinde oder festbinden ließe. Mir ist das klar, dass es keine Stärke ist, sondern eine Stärke, die aus Schwäche kommt. Aber wenn man von der Stärke eines Menschen als Wert ausgeht, wo kommen wir denn hin? Ich bin einfach in jedem Falle dagegen, mir über irgendeinen Menschen, sei es mein Kind oder sei es ein Mann, den ich liebe, irgendwann ein Bild zu machen, weil ich es als einen ungeheuerlichen Hochmut empfinde, mir ein Bild über einen Menschen zu machen. Ich kann mir kein Bild davon machen, weil es unentwegt in Bewegung ist. Und wie soll ich mich jetzt hier hinstellen und soll sagen, wie er aussah oder was ich für einen Eindruck hatte oder was er wohl für ein Mensch ist in meiner Vorstellung oder was ich... Ich kann es nicht. Das Bild des Autors zerbricht an den Worten der anderen. Schattenbilder zeigen und verbergen ein Porträt, das sich mit Blitzlichtern in Dunkelheit hüllt. Ich verhalte mich zu Dingen, die gewesen sind, versuche meine Position auszumachen im Stadtplan, versuche mich zu ermitteln. Da gibt es einzelne Punkte, Anhaltspunkte, Schnittpunkte, Gesichtspunkte, Treffpunkte. Während er seine Vaterstadt Wuppertal durchquert, zeichnet Paul Pörtner in poetischen Reflexionen und Hörbildern ein Bild verlorener Bilder. In seinem Hörstück Treffpunkte sucht er sich zu orientieren auf dem Stadtplan seiner Geschichten, die längst zu einer Landkarte angewachsen sind. Im Magnetfeld seines Eigennamens wird man hierhin und dorthin gezogen. Stößt man auf Anhaltspunkte, Gesichtspunkte, Treffpunkte, auf Konfigurationen symbolischer Beziehungen, auf Bruchstücke, die voneinander abgesetzt, einander gegenübergestellt werden und aufeinander übergreifen. Dabei zeigt sich, dass bei aller Vielseitigkeit von Paul Pörtner in der Literatur, auf dem Theater und im Radio eine thematische Beharrlichkeit festzustellen ist. Seine Arbeit ist von Umwertungen geprägt, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts die Vorstellungen von Poesie, Theater, bildender Kunst und Musik sowie den Begriff von Schrift verändert haben. Es sind Umwertungen, die durch Gedichte Stéphane Mallarmés oder die Kalligramm von Guillaume Apollinaire ebenso provoziert wurden wie durch Theaterexperimente des russischen Regisseurs Sievolod Meyerhold mit der Raumbühne, die Theaterarbeiten Alfred Jarrys oder Antonin Artaud's. Es sind unterschiedliche Formen der Abkehr von normativen Vorgaben, von gattungsspezifischen Funktionen der Künste. Sie werden in der Musik der Geräusche des Futuristen Luigi Russolo, in den befreiten Worten von Tommaso Marinetti oder in den Buchstabenkompositionen und phonetischen Unsinnsgedichten der Dadaisten vorangetrieben. Auf der Suche nach freien Spielräumen nähern sich die Künste einander an, sprengen ästhetische und strukturelle Ähnlichkeiten die Gattungsgrenzen. Paul Pörtner gab sie 1960 heraus, die Schriften zur Literaturrevolution 1910 bis 25. Kubistische, dadaistische, futuristische und expressionistische Texte und Manifeste, die zu Beginn dieses Jahrhunderts eine Neubegründung der Ästhetik und Poetik vorantrieben. Er hat sie aufgelesen und gelesen. So haben sie sich eingeschrieben in seine Texte, die Grundzüge der Moderne. Die nur mit Verspätung neue Geltung erlangten. Bis 1930 hatte eine avantgardistische Kunst in den verschiedensten Sparten künstlerische Möglichkeiten entgrenzt und neue Formensprachen entwickelt. Zur Zeit des Nationalsozialismus gab es nur noch Spielraum im Exil. Wir schalten um auf deutschen Geist. So hieß die Parole. Was sich davon entfernte, galt als entartet. Erst nach dem Krieg war es wieder möglich, Anschluss zu suchen an eine historische Avantgarde. Paul Pörtner rannte ihr hinterher, der verlorenen Zeit, und gewann dadurch Vorsprung. Schneller als andere fand er Anschluss an avantgardistische Künste, führte sie fort und weiter mit den veränderten medialen Mitteln des Theaters und des Radios. In alten und neuen Medien schrieb er in ihren Spuren, in Spuren einer literarischen Revolution. Diese spartenübergreifende Revolution begann mit der Ablösung der Künste von ihrer traditionellen Verpflichtung zu einer spiegelbildlichen Wiedergabe. die erkenntnistheoretische Gewissheit, dass die Wirklichkeit an sich nicht zugänglich ist, änderte die Fiktionsperspektiven und forderte die Kunst heraus, sich auf sich selbst zu besinnen. Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar, äußerte Paul Klee 1920. Im Bereich des Sichtbaren ebenso wie im Hörbaren richtete sich die Selbstbesinnung weniger auf das Geformte als auf die formenden Kräfte. Durch sie konnte die Kunst, die keine außerkünstlerische, keine außersprachliche Welt mehr abbilden muss, zu einer neuen Vereinigung von Kunst und Leben kommen. Das Neue, das seit Beginn des Jahrhunderts im Bereich jeder einzelnen Kunst immer wieder bedacht und formuliert wurde, besteht in einer Aufhebung der Orientierung an einem Absoluten, einer Auflösung der gegenständlichen Welt, einer Umstellung des Denkens auf Beziehungskräfte, Prozesse. Die bisherige Fixierung des Werkes wird in Frage gestellt. In allen Künsten wird das Lebendige aufgewertet. So beschrieb Paul Pörtner die Voraussetzungen für eine Kunst der Moderne, die eine Absage an Naturalismus und Realismus mit der Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen und Verfahren verband. Wie ich oft gesagt habe, versuche ich nicht, die Kunst auszudrücken. Ich versuche eher, wie die Natur zu arbeiten. Dabei fand Pablo Picasso, von dem diese Worte stammen, zu neuen kubistischen Arbeitsweisen, zur Multiperspektivität und zur Collage. Erste Arbeiten Picassos oder Bracks, in denen sie Zeitungsausschnitte oder Tapetenreste aus ihren Kontexten herausschnitten und in ihre Bilder klebten, waren Ausgangspunkt einer neuen Ästhetik. Die Gleichung von Kunst und Leben impliziert eine Gleichstellung aller Spuren des Lebens in den Dingen, das heißt Fundstücken, Phänomenen, Bildern, Klängen und Texten, in denen sich Leben manifestiert und sich somit als Spielmaterial künstlerischen Handelns anbietet. Kunst ist Leben, Leben ist Spiel, Spiel ist Kunst, lässt sich die neue Gleichung mit Marcel Duchamp erweitern. Der neue Verbund von Kunst und Leben führt zu einem Verzicht auf Wahrheitsanspruch und zu einer Ersetzung traditioneller Kategorien. Die Begriffe des Seins, des Sinns und der Wahrheit wurden durch die Begriffe des Spiels, der Interpretation und des Zeichens ersetzt. Eine spielerische Überwindung von Ordnungssystemen und Wiederentdeckung des bislang Ausgeschlossenen trieb die poetische Revolution voran. Mit ihr wird das Gefängnis der Zeichenkonventionen verlassen und bereits im Futurismus oder Dadaismus die traditionelle Hierarchie von Sprache, Musik und Geräusch aufgehoben, deren gleichberechtigte Stellung später Kennzeichen einer akustischen Kunst im Radio wird. Was bedeutet uns Dada? Diese Frage stellten wir uns zuerst, Manfred Niehaus und ich, Paul Pörtner. Wir nahmen uns vor, unsere Dada-Rezeption zu überprüfen. Die Wirkung Dadas auf die Kunst und Literatur unserer Zeit ist ja unverkennbar, aber eigentlich noch nicht hinreichend geklärt. Vieles, was heute neu erfunden wird, ist schon von Dada vorweggenommen worden. Aber Dada ist historisch. Genauer, Dada war aktuell zwischen 1916 und 1922 etwa. Dada entwickelte sich als Antithese zur bürgerlichen Kunst und zum Expressionismus. Mit seiner Hommage à Dada, der Rundfunksendung Dadaphon, hat Paul Pörtner eine Kunstform erinnert, wiederholt und durchgearbeitet, die in seinen eigenen Sprachhörspielen Spuren hinterließen. Dada. Es war Dada. Da war ein Ende da. Und da war ein Anfang da. Es war immer Dada. Und der Sprung von da zu da hieß Dada. Daddy, Dada. Did Daddy die? Es war einmal ein Da. Alles cool. Und ein Da. Blöde Frage. Feststellung. Daddy. Kadaver. Daddy. Daddy war kein Ismus. Daddy war auch kein Istmus. Denn er hatte keine Spalte. Wie kann Dada sterben, da Dada nie da war? Was fängst du mit Dada an? Nimm's leicht mit Leichen. Dada war keine Selbst Bewegung. Wenn sie stinken. Dada ist Gift für die Seele. Dada ist zersetzend. Dreimal. Dada ist ätzend. Dada ist brennend. Dada anästhetisch. Dreimal schlucken. Und unästhetisch zugleich. Vor Gebrauch schütteln. Und dann spülen. Dada, nimm's leicht mit Reichen. Tropfen. Selbst wenn sie stinken. Da. Was fängst du mit Dada an? Da. Nur nicht ernst nehmen. Dada macht Spaß. Da. Dreimal schlucken und dann spülen. Dada ist so ansteckend idiotisch. Das ist ihm nur aus jedem braven Mann ein Idioten macht. Da war ein Ende da. Dada Rüpel. Dada. Da war der Anfang der Sprache vor der Alphabetisierung, dem Spracherwerb eines Regelsystems. Die Dadaisten knüpfen an das Verhältnis an, das Kinder zur Sprache als einem Teil der Umwelt haben. Sie haben noch ein vorzeichenhaftes Verhältnis zur Sprache. Kinder begehren sie in ihrer akustischen Materialität wie klingende Dinge, noch unabhängig von ihren konventionellen Bedeutungen. Red Linde. Nockelschwitte. Sprache in ihrer akustischen Materialität hörbar wird, ist alles im akustischen Bereich Vorfindbare und Erzeugbare zugelassen. In dadaistischer Lautpoesie tritt Sprache an die Schwelle zur Artikulation, bekommt die Stimme einen anderen Stellenwert. Sie ist nicht mehr spirituelles Vehikel der Sinnvermittlung, sondern Körperstimme, die rülpsen, spucken und hecheln darf. Dadaisten nutzen das Materialistische am Sprachmaterial. Die Unendlichkeit sprachlicher Verwandlungen, um anderes hörbar zu machen, als das, was Sprache zu sagen vorgibt. Klanggebilde ohne Wort- oder Satzsinn werden nach einer Logik der Kunst, nach den Denkprinzipien der Collage, nach musikalischen Formgesetzen oder nach den Einfällen lustbesetzter Sprechmotorik strukturiert. Der Futurismus pfeift auf seine Weise mit befreiten Worten auf Sinn und Hintersinn. Indem der Hörende mit der Onomatopoetik eines Bum-Bum-Bum, Ta-Ta-Ta-Ta und Piff-Paff sowie geräuschhaften Kakophonien in den Vers libre angesprochen wird, wird er aufgerufen, über die Sinne Sinn zu suchen. Das Hören ist ganz den Buchstaben, Lauten und Lautgruppen ausgesetzt, die in keiner sprachlichen und musikalischen Ordnung existieren. Das Rhythmische bekommt den Status, den traditionell Reim und Metrik hatten. Die Stimme, bislang Medium einer beseelten Innenwelt und vernünftiger Gedanken, wird gänzlich Medium einer veränderten akustischen Umwelt, der maschinellen Geräuschkulissen in den Städten. In ihr suchen die Futuristen formende Kräfte zu einer Vereinigung von Kunst und Leben. birgt das futuristische Programm auch Gefahren der blinden Kriegsverherrlichung und tauben Technikbesessenheit, so hat es doch zu einer fruchtbaren Umwertung innerhalb der Künste geführt. Geräuschweltbilder gilt es im Futurismus nicht nur buchstäblich durch eine Sprache der Alliterationen und Lautassoziationen, sondern auch durch die Geräusche der maschinellen Materie selbst auszudrücken. Um die neue vitalistische Kraft der Maschinenmaterie hörbar zu machen, sind die Instrumente der abendländischen Musik ebenso unbrauchbar wie die Logik eines notenlesenden Auges. Die Geräuschkunst des Bruitismus sprengt die Fesseln kanonisierten Wohlklanges und befreit, mit Hilfe der selbstgebauten Intonarumori von Luigi Russolo, musikalisch das traditionell geschmähte Geräusch. Sind auch seine Kompositionen musikalisch nicht herausragend zu nennen, so war doch der italienische Maler und Musiker Luigi Russolo der Erste, der Geräusche als gleichwertige Materialien kompositorisch aufgriff. Erst im Anschluss an den Bruitismus werden Geräusche durch die Musik konkret etabliert und in der akustischen Kunst und der neuen Musik selbstverständlich. Kompositorischer Umgang mit der körpereigenen Stimmvielfalt und der Fülle von Geräuschmaterialien nach dem Denkprinzip der Collage führten zu Überschneidungen zwischen experimenteller Poesie, neuer Musik, bildender Kunst und neuem Hörspiel, die für Paul Börtners Hörspielarbeit wegweisend wurden. Eine bemerkenswerte Sache fällt mir da ein. Eine der letzten Lesungen Artauds im Théâtre Vieux Colombier 1946 sollte vom französischen Rundfunk aufgezeichnet werden. Nun las Artaud aber keine Gedichte vor, sondern er schrie. Ich suchte das Band dieser Schreidemonstration vergeblich in den Archiven der Maison du Radio. Es wurde mir erzählt, der Direktor der ORTF habe seinerzeit diese Schreisendung als unzumutbar für normale Hörer vom Programm abgesetzt. Dagegen protestierten die zuständigen Redakteure und wiesen auf die eminente Bedeutung dieses Dichters hin. Es kam zu einer Kontroverse, die bis zur Androhung einer Demission dieser Redakteure ging, unter denen sich übrigens auch Jean Tardieu befand. Um eine Domäne für experimentelle Literatur, für die Entwicklung und Vorstellung neuer Formen der Poesie und Musik zu schaffen, wurde daraufhin der Club d'Essai gegründet und ein viertes Programm für die wenigen Hörer, die sich für solche, dem normalen Hörverständnis widerstrebenden Sendungen interessieren. So begann also die neue Radiophonie mit einer Schrei-Initiale. Dieser Schrei wurde auch zur Initiale einer vielseitigen Pörtnerphonie, denn erst über den Club d'Essai fand Paul Pörtner zum Hörspiel. Während in Deutschland der Nationalsozialismus herrschte und nach dem Krieg bis in die 60er Jahre die beseelte Stimme im Hörspiel der Innerlichkeit auftrat und Theater im Dunkeln spielte, gründete Pierre Schaeffer 1942 in Paris das Studio d'Essai. In Fortsetzung des Studios im Club d'Essai wurde unter der Leitung von Jean Tardieu schon in den 40er Jahren der Anschluss an dadaistische Lautpoesie und futuristische Geräuschkompositionen gesucht. Davon wurde auch Paul Pörtner angezogen. Sein Einstieg in die akustischen Spielräume des radiophonen Äthers verlief nicht nur zwischen den Kunstsparten hindurch, sondern auch zwischen den Sprachen. Der Übersetzer Paul Pörtner setzte 1948 nach einem Besuch im Club d'Essai am 5. Mai von Frankreich aus über und veränderte als einer der Pioniere der akustischen Kunst das deutsche Hörspiel. Ich kam also damals über die Literatur, also über Übersetzen, zu Tardieu. Ich habe Dokumentationen gemacht, Dada, Expressionismus, kam darüber, über Surrealismus, zum Lettrismus, also zu den damals in Paris aktuellen poetisch-experimentellen Bewegungen, wie es damals auch hieß. Und die versammelten sich im Club d'Essai. Ich bin zufällig da reingeraten, wollte Tardieu aufsuchen, der damals Leiter des Club d'Essai war, Rue de l'Université 33, ein schönes altes Bürgerpalais. Wenn man reinkam, hallte es aus allen Räumen, Versuche mit Geräuschmusik. Damals hatte Lettrismus ja dieser Buchstaben, dem Buchstabenalphabet, das Sprechalphabet hinzugefügt mit 52 neuen Phonemen. Und das ganze Mundgeschehen, Räuspern, Schmatzen, Schnalzen, diese Ahems und die also was wir so als Sprachabfälle betrachten, mit aufgenommen als ganz wichtige Lautsprachengesten. Und der Professor Fröppel, der macht da richtig sein Lexikon draus, macht eine Wissenschaft daraus. Also die verschiedenen, zum Teil unbewusst hervorgebrachten Äußerungen der Stimme sagen ja etwas. Und das fand ich schon mal einen ganz wichtigen Ansatz für mich, dass ich plötzlich sah über die Lettristen und über Dada, Lautgedichte, dass also das, die Sprechsprache ganz andere Zeichen noch hat, als sie die Schriftsprache enthält. Mhm. Dass in der Sprechsprache Emotionales mitgeteilt wird über Interjektionen, über diese kleinen Lauteinschübe, ja? Verlegenheitsgesten oder Schnaufen. Den Ausdrucksweisen der menschlichen Stimme, den stimmlichen Möglichkeiten der Sprache, wortlos zu sprechen und auf diese Weise zu sagen, was allzu lange untersagt wurde, galt Paul Pörtners Hauptinteresse. Der Club d'Essai, dieses experimentelle Studio des französischen Rundfunks, hatte in dieser Hinsicht gute Vorarbeit geleistet. Der Lettrismus führte die Lautpoesie der klassischen Avantgarde, des Dadaismus und Futurismus fort und erweiterte im Medium Radio das Vokabular bisheriger Hörspiele zu einer akustischen Sprache, in der das Wort entmächtigt wurde. Jan, likidan, likidan, bar, likidin, likidin, bin, jangoson, jar, jangoson, gin, jangoson, gin. Jan, likidan, likidan, bar, likidin, likidin, bin, jangoson, jar, jangoson, gin, jangoson, gin. Hakonjal, balgal, hakonjal, balgal, hakonjal, balgal. Hakonjal Balgal, Hakonjal Balgal, Hakonjal Balgal. Gab er dem Lettrismus auch ein Forum, so bewahrte Jean Tardieu doch kritische Distanz, die er in seinem poetischen Werk Un mot pour un autre parodistisch äußerte. Paul Pörtner übersetzte dieses Werk und gab ihm den deutschen Titel Professor Fröppel. Neben dem Lettrismus erhielt er noch weitere Anregungen im Club d'Essai. Jean Tardieu stellte der Groupe Musique Concrète die radiophonen Spielräume zur Verfügung, die für ihre Experimente grundlegend waren. Im experimentellen Studio des französischen Rundfunks widmete sich Pierre Schaeffer dem Studium von Hörgewohnheiten und arbeitete daran, Klangklassifikationen, letztlich sogar eine Grammatik der Geräusche zu erstellen. Ausgangspunkt seiner Experimente mit den strukturalen Möglichkeiten akustischer Materialien jeder Provenienz war eine Zusammenführung von Geräuschen als musikalische Materialien und dem Prinzip Collage als Kompositionstechnik. Möglichkeiten der Abstraktion und Denaturierung von Klängen boten sich durch die Bearbeitungsformen des Tonbandes und der radiophonen Technik. Die Arbeitsgänge einer heutigen akustischen Kunst wurden dabei bereits erprobt. Mittels Mikrofonaufnahme, elektroakustischer Verfremdung, Tonbandmontage und Schnitttechnik wurden die radiophonen Verfahrenstechniken des Auswählens, Verfremdens und des akustischen Arrangements als Festlegung der Abfolge angewandt. Das erste Konzert, das Pierre Schaeffer mittels Schallplatten und apparativen Verfremdungsoperationen mit lebenden Klängen komponiert hatte, das Concert de Bruit, wurde 1948 innerhalb des Club des C gesendet. Der musikalische Wert der Elemente und der so gewonnenen, neu zusammengesetzten Klänge sollen von deren Herkunft ganz unabhängig und nur an die Kriterien der hörenden Wahrnehmung selbst gebunden sein. So formulierte Pierre Schaeffer die Grundsätze einer Musik konkret, die er zusammen mit Pierre Henry anstrebte. Das Hörspielprogramm innerhalb des Club des C zeigte zudem eine besondere Neigung zu surrealistischen Autoren, André Breton, Raymond Roussel, Comte de Lautréamont. die sich dem Verständnis des an traditionelle Hörspiele gewöhnten Hörers ebenfalls entzogen, sodass sie in Deutschland mit wenigen Ausnahmen nie gesendet wurden. Der Surrealismus beruht auf dem Glauben an die höhere Wirklichkeit gewisser, bis heute vernachlässigter Assoziationsformen, an die Allgewalt des Traumes, an das absichtsfreie Spiel des Gedankens. Mit diesen Worten erläutert André Breton in seinem Manifest des Surrealismus 1924 programmatisch den Versuch, den menschlichen Geist für die Schauplätze zu öffnen, die ein herrschender Rationalismus verschloss. André Almirauds Nadia Étoilée, eine Bearbeitung des Textes von André Breton aus dem Jahre 1949, wurde vom Club d'Essai produziert, aber erst mit erheblicher Verspätung von deutschen Rundfunkanstalten übernommen. Erst nachdem Rundfunkpioniere, unter ihnen auch Paul Börtner, die traditionellen Hörgewohnheiten in Frage gestellt hatten, gelangen auch in Deutschland literarische Revolutionen ans Hörerohr. Almirauds hatte zusammen mit dem Regisseur Jean-Jacques Vierne ein auf Schock und klangliche Bezauberung angelegtes akustisches Ballett, ein Klanggebilde erarbeitet, das die konvulsivische Schönheit, auf die Breton zielte, in der schizoiden Welt Nadias nicht einfach illustrierte, sondern in der Geräuschmontage übersetzt, klanglich überhaupt erst schuf. Diese experimentelle Arbeit des Club d'Essai, der deutsche Hörspielabteilungen in den 40er und 50er Jahren keine Beachtung schenkten, wirkte letztlich doch indirekt auf die Entstehung des neuen Hörspiels in Deutschland ein. Red und die lettristische Erweiterung des Alphabets inspirierten den Schriftsteller und Theaterregisseur zu einem Medienwechsel. In weiterführenden Experimenten mit den medienspezifischen Mitteln des Radios, die völlig neue Spielräume für lettristische Infrasprache und Simultangedichte eröffneten, wurde er gleichsam zu einem Radiopionier. Das Hinweg von den Festlegungen, Fixierungen der geschriebenen Sprache, es waren da so ein simultanes Gruppensprechen, war da also aktuell, wurde dauernd geübt. Und das wurde einerseits so in Kellern produziert, andererseits vor Mikrofon. Und das Besondere war, dass man, wenn man vor dem Mikrofon produzierte, diese Sprechgedichte oder Sprechgesänge, dass man da eine Fixierung hatte, eine Kontrolle hatte, also praktisch mit dem Gedicht noch alles Mögliche machen konnte. Dass da plötzlich so Elemente der Musik konkret wieder dazukamen, also dass man eine Radiopoesie dazu entwickeln, die relativ spontan war. Sie ging natürlich aus von irgendwelchen Proben und Übungen und auch es waren Aufzeichnungen, Buchstaben da, die sind aber nie wirklich, bringen nicht das, was eben die Aufzeichnung bringt. Dieser Lettrismus ist im Grunde, also wenn man es streng nimmt, nur als spontane Poesie zu verstehen, also nur im Augenblick, als Augenblickskunst und dann dokumentiert durch die Aufnahme. Die Aufzeichnung verbindet Flüchtigkeit und Dauer, gibt aber auch Gelegenheit zur Manipulation. Auf Tonband aufgenommenes kann nachträglich bearbeitet werden. Dabei können Bewegung und Verwandlung stärker betont, aber auch gemäßigt werden. Spontanität und Kontrolle lassen sich verbinden. Zu einer intensiven Erkundung des neuen Mediums bekam Paul Pörtner wie zufällig 1964 Gelegenheit. Während eines Lehrauftrages an der Hochschule für Gestaltung in Ulm konnten Paul Pörtner und seine aus zwei Schülern bestehende Klasse Information ein zur Verfügung stehendes elektronisches Studio nutzen. Das Studio wurde zu einem willkommenen Experimentierfeld, in dem Pörtner all das erprobte, was sich mit Hilfe technischer Verfremdungen, Betonungen, Umformungen, Modulationen und Montagen machen ließ. Das experimentelle Spiel mit den technischen Schallgestalten und Metamorphosen von Ton, Geräusch und Stimme mündete in eine erste systematische Schallspielstudie, die Paul Pörtner beschreibt. Wichtig war für mich, dass in den nun folgenden Versuchen ausschließlich das in dieser Szene vorgegebene Material verwendet wurde, also nichts hinzugefügt wurde, keine Musik, kein Geräusch, sondern an dieser Vorgabe schrittweise eine Veränderung aufgezeigt wurde. In drei Versionen eine immer radikalere Übernahme der akustischen Gestaltungsmittel von akustischen Zeichen, also Schallgestalten, ausprobiert wurde. Die zweite Variation veränderte die Ausgangsszene durch eine Verlagerung des Ausdrucks von Worten auf Geräusche, die anstelle der gesprochenen Sprache gesetzt wurden, durch Frequenzumsetzung rhythmisch-klangliche Werte gewannen. In der dritten Variation wurden die gesprochenen Worte allmählich zerstört. Das heißt, es wurden Phoneme herausgeschnitten. Es wurde mit Überlagerungen und rhythmischen Wiederholungen gearbeitet und schon eine Modulation angelegt, die Sprache als Geräusch erscheinen ließ. In der vierten Version wurde dann die elektronische Bearbeitung so weit getrieben, dass Sprache gänzlich von Klängen übernommen wurde, die aus ihr stammten oder aus der Verschmelzung von Sprache und Geräusch. Eine Verkürzung der Szene war bei den drei Variationen erfolgt, die zum Schluss bis zu einer Verknappung von 1,5 Minuten ging. 10, 11, 12, 13, 14. Bei 100 schlafe ich ein. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich bekomme Besuch. Nein, keinen Besuch. Doch, ich bekomme Besuch. Vielleicht Eugen. Oder Clara. Ilse. Klaus. Andreas. Ich bin nicht zu sprechen. Bitte nicht stören. Ich will niemanden sehen. Hörst du mich? Ich spreche. Mir? Mir geht's gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Blendend. Prächtig. Fabelhaft. Auf Wiedersehen. Viele Grüße. Ciao. Ist da wer? Was war das? Es kam von draußen. Es flog durchs Fenster herein. Ein Stein. Nein, kein Stein. Ein Vogel. Nein, kein Vogel. Ein Ball. Draußen spielen Kinder. Nein, draußen spielen keine Kinder. Draußen regnet es. Es regnet ins Zimmer. Der Boden ist ganz nass. Das Wasser steigt. Das Wasser steigt. Besuch. Keinen Besuch. Doch Besuch. Eugen. Clara. Ilse. Klaus. Andreas. ausgezeichnet. Fabelhaft. Ilse, Klaus. Wiedersehen. Ciao. Draußen. Ein Stein. Nein. Vogel? Nein, kein Ball. Draußen. Draußen. Pörtners erste Schallspielstudie gleicht einer Dekonstruktion des traditionellen Hörspiels. Sie markiert gleichsam den Weg im radiophonen Hörraum, den eine künstlerische Avantgarde nahm, die von einer Literaturrevolution ausging. Pörtner beginnt mit einer Entliterarisierung des literarischen Hörspiels. Er geht in seinem ersten Schallspiel von einer kurzen, traditionellen Hörspielszene aus, die aus gesprochenen Sätzen und Geräuschen besteht und einen konkreten Inhalt hat. Durch Metamorphosen der Schallgestaltung wird dieser Inhalt entliterarisiert, in eine Form des Nichterzählens überführt, in ein Spiel mit akustischen Materialien, das versinnlicht, wovon sonst gesprochen wird. Was im traditionellen Hörspiel durch Worte und Geräusche dargestellt wird, die der Hörer ohne Schwierigkeiten als solche erkennt, kann in Pörtners Schallspiel, dieser zunehmenden akustischen Verdichtung, vom Hörer nicht ins gewohnte Verstehen rekodiert werden. Er ist nicht mehr passiver Rezipient, sondern Adressat. Pondenz, die ihn zum Produzenten macht, zum Mitspieler im Schallspiel. Das Zusammenspiel der Buchstaben, Phoneme, Laute und Geräusche hat sein Bedeutungszentrum nicht mehr im vorgegebenen Wortsinn. Kontrolle wird vom Autor-Regisseur nicht derart bewahrt, dass er Buchstabe und Wort, Wort und Geste in eine Aussage integrieren würde. Sie müssen vielmehr vom Hörer selbst zusammengesetzt werden. Die Poesie einer solchen Korrespondenz hat Stéphane Mallarmé in unvergleichlicher Weise herausgearbeitet. Dieser Dichter hat Paul Pörtners Wende zum antiliterarischen Theater ebenso entschieden wie zu einer neuen Form des Hörspiels, dem Schallspiel. So erstaunt es wenig, dass Pörtners Schallspielstudien 2 und 3 das Poem un coup de dé jamais n'abolira le hasard, ein Würfelwurf niemals auslöschen wird, den Zufall von Mallarmé zugrunde liegt. Der Buchstabenzauberer, wie Stéphane Mallarmé genannt wird, weist hier darauf hin, dass es sich bei seinen Gedichten um eine Sprache handelt, die notwendigerweise aus einer sehr neuartigen Poesie hervorsprudeln muss, in der der Bedeutungsinhalt ganz von der sprachlichen Formung abhängt, die eine Sinnproduktion unterläuft und nach anderen Sinnkriterien verlangt. Buchstaben und Worte stehen seit Mallarmé nicht mehr im Dienst grammatikalisch richtiger Sätze, die eine Fabel mitteilen wollen, sondern sind Materialien eines ästhetischen Spieles, in dem Wortgruppen zu Konstellationen verschrieben werden. Mit der Konstellation werden auf der Basis von Spiel- und Sprachregeln neue sprachliche Formen kreiert, die mit artifiziellen typografischen Anordnungen von Zeichen, die aus ihren gewohnten syntaktischen Kontexten gelöst wurden, als Aufforderung an den Leser verstanden werden wollen, den Spielsinn aufzunehmen. Die Konstellation ist sowohl ein ordnendes Gestaltungsprinzip als auch ein Spiel, das in Analogie zu Sternenbildern, die sich aus Sternenkonstellationen ergeben, Schriftbilder aus Worten entwirft. Der Schlüssel zu dieser Korrespondenz liegt in den Leerstellen, in der Stille der Zwischenräumlichkeit, in den Pausen. Mallarmés Texte wollen von der weißen Schreibfläche aus, die Schrift von ihrer Verräumlichung aus, der Tanz der Zeichen von der Choreografie her gedacht werden. Die Suche nach neuen Ordnungskriterien bedingt bei Mallarmé nicht nur eine Konzentration auf die Anordnung der Zeichen auf der weißen Schreibfläche, sondern auch eine Hinwendung zur Musik. Stéphane Mallarmé deklarierte seine Texte selbst als Partitur, sodass die akustische Qualität der Typografie und die weißen Stellen der Pausen für denjenigen, der mit den Augen zu hören vermag, als akustische Komposition hörbar sind. In seiner Schallspielstudie 2 konzentriert sich Paul Pörtner ganz auf diese akustische Qualität der Typografie. Der Vollzug des Textes findet im Hören statt. Mhm. Und im Sprechen des Textes, im Hören des Textes, des anderen Textes, im simultanen Hören verschiedener Komponenten, die sich widersprechen oder Beziehungen herstellen, die normalerweise vom Text her nicht vorgegeben sind. Also in diesem Dazwischen, Vollzug der kombinatorischen Fantasie findet also das Ereignis statt, das Hörereignis. Mhm. Denn es geht. Die ganze Verarbeitung, die ganze Aufführung geschieht übers Hören und Sprechen, also über diese Gleichzeitigkeit. Und ist so ein simultanes Ereignis. Operation ist ein schöner Ausdruck, die Operateure. Also es ist ein Vollzug auch einer Handlung. In seinen Schallspielstudien 2 und 3 verbindet Paul Pörtner seine Erfahrungen mit den akustischen Simultangedichten der Dadaisten und deren Radikalisierung durch die Lettristen mit der Typografie Stéphane Mallarmés. Das Opus, das zur strategischen Operation wird, bewirkt eine Handlung, die Veränderungen auch zwischen beiden Schallspielstudien bewirkt. Bei diesen Operationen geht Pörtner von jeweils unterschiedlichen technischen Voraussetzungen aus. In seiner ersten Schallspielstudie 2 von 1965 hatte er noch nicht die Möglichkeit der Stereophonie entdeckt, die gerade die Polyphonie, die räumliche Anlage des akustischen Gedichtes Un coup de dé jamais n'abolira le hasard umsetzt. Monophone Hörspiele mussten Texte mehr oder weniger sukzessiv anordnen, da sonst ein unverständliches Sprachgemisch entstanden wäre. Sie organisierten die Stimme in der linearen Verzeitigung der Rede. Die Stereophonie ermöglicht dagegen eine Verräumlichung der Sprache, die sonst nur in der Schrift gegeben ist, und führt zur experimentellen Herstellung akustischer Schichten, die jetzt vom Hörer differenziert werden können, da sie auf verschiedene Raumpositionen verteilt werden. In der Schallspielstudie 3, Alea, treffen Pörtners Operationen auf einen erweiterten Spielraum. Die Erkundung seiner Möglichkeiten machen die Produktion der Schallspielstudien zu einem spannenden Work in Progress. Die Erfindung der Stereophonie, die er in diesem Schallspiel nutzen kann, ermöglicht sowohl eine Umsetzung der Buchstabengenauigkeit und Zwischenräumlichkeit, die Mallarmé durch die Typografie angelegt hat, als auch eine differenzierte Unterscheidung von 4 Positionen im Hörraum, mit denen Pörtner zunächst experimentierte. Ich habe es versucht zu vollziehen, also auch mit Schauspielern. Damit begann im Grunde diese Produktion Alea. Ich habe also mit den Schauspielern versucht, 4 Schauspieler, 4 Pulte, 4 Texte, dirigierte Lektüre. Und das war aber nicht das, was eigentlich Mallarmé erzielen wollte, habe ich dann gemerkt. Das war dann, wie gesagt, dirigierte Lektüre, weil die Sprecher eben Schauspieler waren und nicht aus dem Hören aufeinander etwas Neues entstand, sondern sie haben alle ihren Text vollzogen und der Hörer hörte dann den Text. Draußen war diese Intention verschenkt. Und das kann man nicht wollen. Da muss man also 4 im Grunde Literaten, 4 Autoren zusammenbringen und einfach dieses Zwischenweben der Vernunft, das Querhören und die Kombination, die dann entsteht, entsteht in diesen 4. Es gibt auch keine Zuhörer. Und das ist also eine Utopie, die nur als Modell dahinter steht. Dann habe ich versucht, in Saarbrücken mit den 4 Schauspielern einmal die verschiedenen Lesarten durchzusprechen. Dann aber, das war ganz der Anfang der Stereophonie, sind wir so ums Mikrofon rumgetanzt, so auf Socken und näher und ferner und haben so Konfigurationen im Raum hergestellt. Und haben dann später das emotionale Material von Roy Hart und anderen produziert, dazugegeben, die Grundgeräusche. Und dann war es eigentlich schon ein Hörspiel. Man hätte es so senden können. Und dann war ich unzufrieden und bin nach Utrecht gegangen und habe das elektronisch bearbeitet. Dann waren aber zum Beispiel die Schauspieler alle böse, weil sie natürlich zerstört wurden. Also die schöne Sprache, diese tollen Szenen, die tolle Lesung wurde wieder als Material genommen. Das, was bei Mallarmé wirklich ganz deutlich ist, diese Konstellationen, Konfigurationen, also das Schriftbild, die Partitur, die er vorgegeben hat, die wollte ich umsetzen und betonen das Literarische, also praktisch die Stimmen wieder depersonalisieren, sie zu Lettern machen. Wir hatten da eine sehr schöne Schaltung erfunden, die Level-Switch-Schaltung, die habe ich nie wieder herstellen können. Wunderbar, da wird alles ausgefiltert, was in der Mitte ist, also die ganze Sprache, und dann kommen praktisch bloß von den Konsonanten die Spitzen raus. Also die Sprache wird im Grunde ausgewaschen und als ob sie nur aus Majuskeln bestünde, hört man aber, obwohl man die Konsonanten, die Vokale nicht mehr hört, nur noch Konsonantenzeichen hat, hört man das wie gestanzt. Also die Person ist weg und die eigentliche Stimmführung ist weg und die Melodie ist weg, nur dieses zack, zack, zack, zack, zack. Es war so als Gegenmaterial für mich nötig, um diese Emotionalität des direkten Sprechens oder der Schreie zu brechen. Denn das ist Mallarmé ja auch nicht. Mallarmé ist ja nicht ein Chaotiker, ist ja nicht ein Expressionist, sondern ist ein Meister der Form und ein Strenger. In Pörtners Schallspielstudien wird die Umsetzung des Gedichtes von Stéphane Mallarmé zu einem Projekt, bei dem die Hörspielarbeit den Status des Produktes verliert und zum Ereignis der Produktion wird. Durch die Mittel der Stereophonie veränderte sich Pörtners Umgang mit Mallarmés Texten. Er begann selber im Hörraum zu schreiben. Die Konstellationen und Kombinationen des akustischen Materials folgten dabei der Vorlage, wurden von Pörtner jedoch nicht mehr als Übersetzung, sondern als akustische Umsetzung des Übersetzungsprozesses selbst verstanden. Dieser Prozess kam einem Schreibprozess gleich, da er die vielstrebigen Spannungen des Überlegens, Entwerfens und Verwerfens von Worten, des Sinnens aus dem Anklang, das Antönen und Anspielen von auftauchenden und verschwindenden Wortgebilden, Lauten, Klängen im Hör- oder Hallraum umfasste, die zu einer Verselbstständigung der Schreibgeste führte. Diese Verselbstständigung in einem Work in Progress wird in der Schallspielstudie hörbar. Das Ereignis der Produktion, der Verlauf der Operationen, den Pörtner beschrieb, wird in Form einer fortschreitenden Entfernung von einer Lektüre des Mallarmé'schen Textes hörbar, die in einer ersten Phase in verschiedensten Lesarten erprobt wird und verschiedene Konstellationen im Hörraum ergibt. Schon in der zweiten Phase verlagert sich das Spiel der Stimmen von den Zeichen fort und hin zu den Infrazeichen und deren artikulatorische Eigenbewegung. In einer dritten Phase findet eine Auseinandersetzung nur noch innerhalb der Worte statt und mündet in der vierten Phase in der völligen Extensivierung des Stimmlautes in den Schreien des Stimmvirtuosen Roy Hart, die Paul Pörtner neben Geräuschen als zusätzliche Dynamisierung der akustischen Schreibgeste dem dissoziierten Textmaterial hinzufügte. Sie hören einen Ausschnitt aus der dritten Phase von Alea. Un coup de dé. Ein Würfel geworfen, im Augenblick, aufgrund tief des Meeres, zerfetzt, neigt sich, die eine, die andere, Das Schiff treibt dahin, steuerlos. Die Segel zerrissen, der Mast gebrochen, das Ruder gebrochen, Brecher über Brecher gehen über Deck. Die Planken brechen, der Bug gebrochen, das Schiff gebrochen. Schiff brüchig. Was vermag mein Denken gegen die Brandung? Was vermag die Geschicklichkeit gegen das Geschick? Schicksal? Zufall? Im Angesicht des Todes recke ich mich, richte mich auf, richte den Blick auf die Sterne. Orientierung im Aufruhr. Chaos. Die dritte Phase ist besonders interessant. Sie macht eine akustische Schrift, eine Graphophonie, hörbar, die hier in jeder einzelnen Letter im Stadium ihres Werdens erklingt. Mithilfe studiotechnischer Mittel wird dem Wort in der stimmlichen Verlautbarung hörbar die Schrift hinzugefügt, die in der technischen Spaltung von Bezeichnung und Bedeutung von Laut und Wort zu weiteren Bedeutungen drängt, die im Wort nicht mehr aufgehen. Konsonanten und Vokale, die beim normalen Sprechen meist übersprochen durch den Tonfall übertönt werden, konnten erfasst und in der Lautstärke angehoben werden. Diese Schallauszüge der leisen Laute, nahe dem Schweigen, dem Unhörbaren oder Überhörten, ergaben funktionelle rhythmische Werte, die Muster der Gesamtstruktur erkennen lassen. Die pontilistische Letternfolie wurde in Beziehung gesetzt zu der volllautenden gesprochenen Fassung. Innerhalb desselben Textes spielt sich eine stereophonische Differenzierung ab, die zur Dislokation von Laut und Wort führt. Dieselbe Stimme spricht das Wort in mehr oder weniger großer Distanz zum Buchstaben aus. Die Spreizung geschieht innerhalb derselben Stimme und im gleichen Sprechvorgang. Der technische Weg, der dabei beschritten wurde, verlief über das Herausfiltern von gewöhnlich unhörbaren Stimmkomponenten, deren Lautstärkeanhebung und Wiedereinfügung in die Artikulation, zu der es sich wie eine Maske verhält. Im Wort selber entsteht dadurch eine Überbetonung der Konsonanten, sodass diese die Stimme quasi spalten. Mit Hilfe der radiophonen Technik gelingt eine vielstimmige Zerstreuung des Textes, eine Dynamisierung der Stimmklänge, eine stereophone Verräumlichung des polyphonen Gedichtes und eine Betonung der Zwischenräumlichkeit in Mallarmés Buchstabenkonstellationen durch das akustische Schweigen als Abwesenheit sinnvoller Rede an der Schwelle zur Sprache. Paul Pörtners Schallspielstudie Alea kann als frühes Beispiel einer neuen Form der akustischen Literatur bezeichnet werden, die über das Alphabet als akustisches Spielmaterial kompositorisch verfügt und das Wort öffnet, wie man ein Buch öffnet. Das Wort als willkürliche Zusammenstellung verschiedener Buchstaben hat in den mehrfachen Möglichkeiten ihrer Zusammenstellung die Potenz zu vielen Worten. Die in ihre Buchstaben aufgebrochene Sprache birgt die Möglichkeit aller Worte. Mit einer Fragmentarisierung wird der Sinn der Sprache jedoch nicht aufgehoben, sondern in seiner Abwesenheit als Unsinn bewahrt und die Sinnbildung ins Unendliche, in ein unendliches Hören getrieben. Pörtners auf Mallarmés Gedicht basierende Schallspiele werden selber zu Würfelwürfen, die ein neues Hörspiel in Gang bringen, das nach den Gesetzen des Spieles und des Zufalls jenseits bisheriger Hörspielnormen die Zerstreuung und die Vielfalt all dessen bejaht, was sich mit den technischen Möglichkeiten im Hörraum realisieren lässt. Alles ist möglich. Alles ist erlaubt. So lautet das Resümee, das Helmut Heißenbüttel zieht, der auf der Internationalen Hörspieltagung 1968 in Frankfurt dem Hörspiel ein neues Horoskop stellte. Mit ihm wurde die Abkehr von einem zuvor von Richard Kolb erstellten Horoskop des traditionellen Hörspiels endgültig vollzogen. Auch Paul Pörtner hielt ein Referat auf dieser legendären Hörspieltagung am Beginn des neuen Hörspiels. Ein Referat über Schallspiele und elektronische Verfahren im Hörspiel. Ich vertausche den Schreibtisch des Autors mit dem Sitz am Mischpult des Toningenieurs. Meine neue Syntax ist der Schnitt. Meine Aufzeichnung wird über Mikrofone, Aufnahmegeräte, Steuerung, Filter auf Band vorgenommen. Die Montage macht aus vielen hundert Partikeln das Spielwerk. Durch die Möglichkeiten, im Hörraum zu schreiben, öffnet sich der Hörspielraum für vielfache Konstellationen und simultane akustische Ereignisse. Hörstücke erhalten eine akustische Bandbreite, die auch die akustische Umwelt aufweist. Die verbale Sprache kommt darin ebenso zu Wort, wie dem Universum der Klänge, vielfachen Umweltgeräuschen und der Stille Raum gegeben wird. Das neue Hörspiel erweitert sich zum Originaltonhörspiel, das die akustische Realität menschlicher Stimmen ebenso aufgreift wie andere akustische Ereignisse. Die Vormachtstellung einer verbalen, bedeutenden Sprache weicht einer gleichberechtigten Zusammenführung von Sprache, Musik und Geräusch. Diese drei akustischen Dimensionen werden jedoch nicht notwendig auf gleicher Ebene zusammengeführt. Akustische Werke können verschiedene Schwerpunkte haben. Sie können aus einem oder mehreren der drei sprachlichen Subsysteme bestehen. Sie sind auch nicht auf einen Code reduzierbar, sondern implizieren verschiedene Codes. Akustische Texte bestehen aus einer Vielzahl anderer Texte und ihrer Stimmen. Sie vereinigen in sich unterschiedliche Zeichensysteme der Bereiche Literatur, Musik, Theater sowie der bildenden Kunst. Sie bilden sich aber auch aus den akustischen Bildern und Texten, die der Alltag schreibt oder die Umwelt zeichnet. Hörspielmacher sind selber Hörende, die ihre akustische Umwelt unterschiedlich vernehmen und ihr immer wieder anderes akustisches Material entnehmen, das sie in ihren Hörstücken kollagieren und zu einem neuen Textkontext montieren. In diesem Sinne war Paul Pörtner ein exemplarischer Hörspielmacher. Ein selber Hörender, der die ganze Bandbreite an Hörspielmöglichkeiten ausschöpfte. Aber das neue Motto, alles ist möglich, alles ist erlaubt, nie als lar pour lar missverstand. Hinter allen seinen Hörstücken stand das Anliegen, Kunst und Leben zu vereinigen, die Kunst in den Dienst des Lebens zu stellen und von der Lebens- und Welterfahrung auszugehen. Für mich war diese Grundsituation die, dass die akustische Welt eigentlich zum allergrößten Teil mit Geräuschen besetzt ist. Und wenn ich jetzt rein akustisch etwas machen will, muss ich von dieser Erfahrungswelt, Wahrnehmungswelt ausgehen. Und das ist eigentlich das Material. Nun hat die Musik aber schon von vornherein eine Vorauswahl getroffen und reine Töne hergestellt und also eine reine Klangwelt hergestellt, die abgehoben ist von dieser Alltagsrealität, in der ich mich befinde. Und wenn ich nun das Besondere meiner Reaktion oder meiner Gefühle oder meines Verhaltens zu dieser mich ständig beeinflussenden, bedrohenden, durchstimmenden Umwelt darstellen will, dann habe ich da natürlich ein ganz tolles, einen tollen Ausgangspunkt. Paul Pörtner erprobte als einer der Ersten das Originaltonhörspiel. Eine Möglichkeit, die Dinge der Welt zur Sprache zu bringen und die Sprache jener Gruppen hörbar zu machen, die selten oder gar nicht in den Medien zu Wort kommen. Darüber hinaus eine Möglichkeit, Beziehungen zu schaffen und Beziehungen bewusst zu machen. Interaktionen nannte Paul Pörtner eines seiner frühen Originaltonhörspiele, in dem Szenen aus dem Leben zu Stücken Wirklichkeit in einer O-Ton-Collage werden. Die folgenden Originalaufnahmen wurden in Frankfurt am Main in der Zeit vom 27. Mai bis 4. Juni 1971 gemacht. Um den örtlichen Bereich einzugrenzen, wir bewegten uns hauptsächlich im Umkreis der Hauptwache, die ein Konzentrat von Stadt darstellt. Da gibt es nicht nur die Unterführung mit Geschäften und Informationsbüros, da gibt es die Beratungsstelle bei der Kirchen, Reisebüros, Phono- und Buchgeschäfte, da gibt es Gammler, Passanten, Polizisten. Es gibt im weiteren Umkreis der Hauptwache die Börse, das Schwimmbad Mitte, die Fernmeldezentrale, die Gespräche nach Europa und Übersee vermittelt. Wir, das heißt wir sechs Realisatoren dieses Hörspiels, gingen mit Aufnahmegeräten zu den verschiedensten Anlässen und zeichneten das auf, was uns zu Gehör kam. Natürlich achteten wir besonders auf Interaktionen, das heißt Vorgänge, die sich zwischen zwei oder mehreren Menschen abspielen und gesellschaftliche oder persönliche Bedeutung haben. Wir nahmen etwa 880 Minuten Material auf, gewannen dann daraus durch immer erneutes Abhören und Auswählen ein Ergebnis, das in einer Montage von 43 Minuten zu hören sein wird. Wir verstehen die Collage als kritische Präsentation des Materials, das, wie gesagt, ausschließlich aus Originalaufnahmen besteht. Da ein Anlass unseres Hörspiels die Experimenta 4 ist, werden politische und theatralische Auseinandersetzungen einbezogen. Genauer, das, was sich abspielte in den Störungen und Auseinandersetzungen während dieser Zeit. Wir konnten die akustischen Ereignisse, die wir aufzeichneten, nicht vorhersehen. Wir wurden durch das bestimmt, was uns zu Ohren kam und was sich durch Tonaufnahmen dokumentieren lässt. Eine aufregende Arbeit, die Auskunft gibt über eine ganz bestimmte Situation. Hören Sie selbst. Denn da transportiert. Ich zu Tode. Und hier demonstriert. Was soll denn das noch? Einmal. Guck mal, da, die Tode selber. Helle, helle, die was schaffen, was ist das denn wieder? Was soll das bedeuten überhaupt? Was machen die denn hier? What are you doing here? Hello? Well, listen, what are you doing? If you start talking, you disappear. You must stay on the line. But go ahead. Einmalig in Frankfurt, einmalig, Sie können hören, lesen und sehen. Erwarte, Love Story, endlich mal ein Buch. Hiermit wird der Bürger aufgerissen. Es ging doch hier lediglich darum, das neue Hauptwachengefühl zu artikulieren. Frank 1-1. kommen? Das alltägliche Leben spielt mit in diesem Originalton-Hörspiel. Die formenden Kräfte entspringen dem Lebensgeschehen, das sich nicht vorhersehen lässt. Ein solches Zulassen dessen, was sich ereignet, erfordert eine neue künstlerische Haltung, die ebenfalls bereits im Dadaismus ausgeprägt wurde. Damit die Möglichkeit gegeben ist, dass alle Dinge miteinander in Beziehung treten können, nehmen Schwitters oder andere dadaistische Künstler häufig eine Haltung der Beziehungslosigkeit zu den Materialien ein, sodass sie es zu allen Beziehungen gleich weit haben. Die Einbeziehung des Zufalls in den Produktionsprozess, der auf diese Weise von den Neigungen oder Abneigungen des Künstlers befreit wird und Wiederholungen vermeidend dem Entstehen von neuem Spielraum lässt, ist im Anschluss an die Dadaisten durch John Cage zu einem spezifischen Verfahren innerhalb der akustischen Kunst geworden. In Originaltonhörspielen kommen jedoch zufällige Geschehnisse sowie kontrollierte Auswahl und Hintereinanderfügung der Stücke Wirklichkeit in nicht unproblematischer Weise zusammen. Die vermeintliche Authentizität kann leicht vergessen machen, dass es sich lediglich um Konstruktionen von Wirklichkeit handelt. Zufällige Realitätsausschnitte aus dem Leben dürfen nicht als Wahrheit über die Wirklichkeit verkannt werden. Bleibt der Hörer in diesem Sinne auch Konsument, dem die Nachprüfbarkeit einer Manipulation des Materials nicht möglich ist, so wird er andererseits zum Produzenten. In Pörtners O-Ton-Hörspiel-Interaktionen werden nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen bewusst gemacht, sondern auch Interaktionen zwischen Hörspielmacher und Hörer aufgebaut, in denen der Hörer zum Lieferant und Mitspieler wird. Um dem Hörer möglichst viel Spielraum für die eigene kombinatorische Fantasie zu geben, benutzt Pörtner verschiedene Formen der Entnennung, die eine neue Wertung des Materials im Sinne von Kurt Schwitters ermöglichen. In seinen Schallspielen greift er auf die ganze Bandbreite technischer Möglichkeiten der Verfremdung zurück. Die radiophone Technik bietet neue Möglichkeiten, Beziehungen zu schaffen und Beziehungen bewusst zu machen. In diesem Sinne experimentierte Paul Pörtner mit der elektroakustischen Formbarkeit von Stimme und Sprache und stieß gerade deshalb bei vielen Hörern und Schauspielern zunächst auf Unverständnis und Widerstände, weil er mit den akustischen Materialien etwas macht, ihnen eine neue Ausdruckskraft und Syntax gibt. Ich hatte plötzlich das Gefühl, man kann nicht mehr jetzt einem Inhalt, der, über den man sehr viel doch reden kann, dass ich den jetzt plötzlich auf A und R und wie heißt es, so merkwürdige Geräusche interpretieren muss. Dann das machen ja die Maschinen, das machen sie nicht. Das dürfen sie nicht. Doch, sie dürfen das. Die Maschinen dürfen alles. Dieses Gespräch, das Paul Pörtner in seiner dreiteiligen Sendung Dyade mit der Schauspielerin Sabine Sinjen führte, macht deutlich, wie sehr der neue Umgang mit der Stimme gegen bisherige Wertesysteme verstößt. Damit steht Pörtner in der Tradition einer Avantgarde-Kunst, die ihre kritischen Potenziale gerade dort freisetzt, wo sie Statthalter derjenigen Elemente wird, die traditionell verdrängt wurden. Paul Pörtner war ein solcher Statthalter. Zunächst in den Bereichen Literatur und Theater, dann im Medium Radio, wo er mit der tradierten Funktion der Stimme im Hörspiel brach. Weil für meine Begriffe die menschliche Stimme eigentlich Hauptbestandteil des Hörspiels ist, aber eigentlich nur in einem ganz kleinen Maße angewendet wird, nämlich als nachgeahmte Naturstimme. Wenn ich singe, wird es schon anders. Dann erweitert sich der Raum des Klanges, des Rhythmus. Und wenn ich jetzt aber Apparate habe, die es mir erlauben, aus dem Sprechen Töne, Klänge zu entwickeln, Rhythmen zu entwickeln, die dem Sprechen immanent sind, also die nicht dazu getan werden, nicht dazu komponiert werden, die herausgefiltert werden, herausmoduliert werden, oder dass ich, wenn ich die Stimme moduliere mit einer anderen Stimme, oder wenn ich die Stimme moduliere mit einem Sinuston, dann hole ich Qualitäten dieser Stimme heraus, die weit über das hinausgehen, was die Naturstimme normalerweise zu geben hat. Endlich mal habe ich die Stimme, die ich immer haben wollte. Meine Großvaterstimme, meine Urwaldstimme, meine Wurzelstimme. Oh. Bleibt bei diesen Experimenten Pörtners Stimme auch in der zunehmenden Entäußerung die seine, so wird sie in den Schallspielen zeitweise gänzlich enteignet zum frei verfügbaren Material. Die Stimme vermag nicht mehr unmittelbar aus der beseelten Innerlichkeit des Sprechers ans Hörerohr zu treten, sondern entsteht in der Äußerlichkeit des Raumes. In den Schallspielstudien erscheint die menschliche Stimme nur noch in Graden ihrer Abwesenheit. Der Abwesenheit des sinnfestlegenden Kontextes im Wort folgt die Abwesenheit des Wortes im Buchstaben, der in seinem Werden und Vergehen in immer anders selektierten und gefilterten Signal-Rauschabständen in ein Schweigen mündet, aus dem er entsteht. Mit der Stereophonie entsteht die Zwischenräumlichkeit, das Schweigen, aus dem sich die Buchstaben zusammensetzen und somit die akustische Weiße des Schreibhörraumes. Ein weißes Rauschen bildet die technische Erweiterung des weißen Blattes, in dem vielfache Rauschabstufungen der verwischten Schrift, wie stets an den Rändern von Schrifttexten, von der Abwesenheit dessen künden, was noch zu sagen bleibt. Die darin enthaltene Botschaft wird der Schöpfung des Hörers überantwortet, der in der heutigen Umwelt längst schon von anderen Stimmen umgeben ist, die bestätigen, dass Maschinen alles dürfen. Das allgegenwärtige Rauschen der Kanäle, der Geräuschmüll der Maschinen, die akustische Umweltbelastung im technischen Zeitalter wird in den Schallspielen Paul Pörtners zur medialen Vorbedingung einer neuen akustischen Sprache, zum unartikulierten Anfang vielsprachiger Artikulationen mit gedankenerzeugender Kraft. Das Grundrauschen heutiger Lebenswirklichkeit erhält in seinem Hörstück Transfer die Charakteristik eines synthetisch hergestellten kontinuierlichen Düsengeräusches. Die räumliche Modulation des Grundgeräusches ergab einen Raumklang. Genauer, ein Raumrauschen. Das Passage wird zu einem mentalen Raum, in dem die vier Weltsprachen sich mischen. Treffen, kontern, durchdringen, umsetzen. Ein spielerisches Wettwerben der Worte um Worte setzte ein. Worte in Freiheit. Freischwebende, schwirrende, schnellende Worte bezeichnen eine Vielzahl von punktuellen Komplexen, die wiederum Bewegungen anreißen und aus dem Mithören das Mitdenken ansprechen. Das Aktivieren der Wortfantasie, das Anreizen durch Assoziationen, das Evozieren von Erinnerung soll durch Dynamisierung eines Wortraumes erreicht werden. Lachen, machen, Sachen, machen, Wort. Stück wird die Wortfantasie desjenigen Hörers aktiviert, den die befreiten Worte der klassischen Avantgarde ebenso bildeten wie die heutige Jet-Kultur, die Lebenswirklichkeit einer schnelllebigen Zeit schrumpfender Entfernungen. Einem solchen Hörer kommen Erinnerungen an den schnellen Wechsel ineinander verschmelzender Räume und Sprachen, an ein Leben ohne zeitliche und örtliche Kontinuität in den Sinn und bieten neue Auseinandersetzungsmöglichkeiten. Ob der Mensch die Welt der kosmopolitischen Metropolen durchwandert oder die Klanglandschaften vielsprachiger Stimmen an der Wellenskala des Radioapparates drehend durchstreift, die Welt ist voller Stimmen und Sprachen, die ohne Unterlass strömen. Die Tatsache der Mehrsprachigkeit ist heute sinnliche Gewissheit und wird in akustischen Kunstwerken kreativ aufgenommen. Diesen Bezug zur Stimmenvielfalt in der Welt und zum Leben hat Pörtner in über 50 ganz unterschiedlichen Rundfunkarbeiten variiert, in denen konventionelle Hörspielformen nicht ausgeschlossen wurden, aber eine immer gleiche Offenheit für neue Möglichkeiten und ihre experimentelle Erprobung gewahrt wurde. Grenzgängerisch bewegte er sich in den Randbereichen der Künste und über sie hinaus. In spontanen Spielen ging Paul Pörtner häufig von der Gestalttherapie Fritz Perls und vom Psychodrama Levi Morinus aus, dessen Konzeption sich wie Pörtners Mitspiel auf die Tradition des Stegreiftheaters stützt. Spontaneität wirkt in der Gegenwart, jetzt und hier. Sie treibt den Einzelnen zu angemessenen Reaktionen auf eine neue Situation oder zu neuen Reaktionen auf eine alte Situation. In ihrer Entwicklung ist sie älter als Libido, Gedächtnis oder Intelligenz. Obgleich universell und entwicklungsmäßig am ältesten, ist sie im Menschen doch die am schwächsten entwickelte Kraft und oft durch kulturelle Einrichtungen gehemmt oder entmutigt. Wie Levi Morinus ging es auch Paul Pörtner um Spontanität als eine unterdrückte Form der Energie, die zu anderen Sprachformen bringt, was mit Worten untersagt wird. In immer neuen Stimmexperimenten verfolgte Paul Pörtner diese Spur, die ihn ebenso zurück zu Artaud wie weiter voran zur künstlerischen Therapie Alfred Wolfsohns oder zur Schreitherapie Daniel Casuals führte. Der Schrei heißt ein Gemälde von Edvard Munch. Ein Mädchen mit weit aufgerissenem Mund stößt einen stummen Schrei aus. Antonin Artaud entschied sie als erster Autor konsequent für den Schrei. Nicht nur als extreme stimmliche oder spielerische Expression, sondern als Manifestation einer direkten Kunst, die so untrennbar vom Leben ist wie der Körper vom Geist. Er wählte den Schrei, um sich unmittelbar zu äußern, die Essenz seines Leidens darzustellen. Eine seiner denkwürdigen Manifestationen war eine Vorlesung in der Sorbonne 1933. Angekündigt war ein Vortrag über das Theater und die Pest. Nach einleitenden Worten begann Artaud vom Beschreiben der Ausnahmezustände während einer Pestepidemie überzugehen zu einer wortlosen Demonstration. Er begann zu schreien. Er gab ein Beispiel der Entfesselung elementarer Gefühle, der Angst, des Grauens, des Schmerzes, der Empörung, des Schreckens, der Verzweiflung, der Hysterie und des Wahnsinns. Er stellte nicht dar wie ein Schauspieler, sondern lebte diese Zustände vor, in einer Identifikation mit diesen Leiden, die er körperlich erlebte. Sind die künstlerischen Experimente von Paul Pörtner auch recht unterschiedlich, wechselt er auch zwischen den Medien Buch, Theater und Radio hin und her, so bleiben seine Arbeiten doch formal und thematisch aufeinander bezogen. Stimm- und Sprachexperimente beziehen sich auf die Versuchsergebnisse des vorherigen und machen medienspezifische Unterschiede fruchtbar. Eine von den ersten literarischen Versuchen über Theater- und Stimmexperimente bis zu den Schallspielen durchgehaltene Kontinuität und Konsequenz liegt in der Auseinandersetzung von Sprachkunst und Leben. Schon in einer frühen Schrift Lebenszeichen aus dem Jahre 1956 formuliert Pörtner seinen experimentellen Ausgang aus der Sprachkritik, aus der heraus auch eine literarische Revolution zu Beginn des Jahrhunderts entsprang. Der Schreibende verrät das Leben. Obwohl sein Verrat gefeiert wird wie eine Heldentat, muss der Verräter sie büßen wie ein Verbrechen. Er ist verurteilt, lebenslänglich im Wort eingeschlossen zu bleiben, diesem strengen Zuchthaus. Lässt sich die Sprache auch nicht hintergehen, so lassen sich doch ihre Fesseln in Sprachspielen unterlaufen. Das hat Paul Pörtner immer wieder erprobt. Zwischen den Medien und zwischen den Sprachen ist er bis zu seinem Tode unterwegs geblieben, um unterwegs zu sein. Wohin das experimentelle Verfahren am Leitfaden von Stimme und Sprache unterwegs war, spricht Pörtner in seinem Roman Tobias Immergrün an, indem er ein aufschlussreiches Telefongespräch beschreibt. Fräulein, ich hätte gern ein Ferngespräch nach Ex. Ja, wie Exe, nur ohne E am Schluss und ohne E am Anfang und ohne Ichs. Ja, Ex ohne. Ex wie die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Nein, nicht Achse, Ex. Ich buchstabiere. A wie Amanda. Nein, nicht wie Armada. Amanda. Ich buchstabiere. A wie Anastasia, M wie Mabel. Nein, nicht Möbel. Mamma mia. A wie Annunciata, N wie Natascha, D wie Desdemona, A wie Agatha. Ja, richtig, Amanda. Nein, es folgt ein I, Isolde, nicht Yvonne. Und X wie Xantippe, wie bitte? Nein, nicht Amandex, nur A-X. Ananas Xylophon, nein. Es fehlt noch ein I wie Igittigit, I wie Itzeblitz, I wie I. Nicht J wie Jemine, Jippo, Jippie, nein, nicht Yokohama, I wie Irrtum. Auf einem Schauplatz, wo jedes Missverständnis verhängnisvoll ist, führt Pörtner Beschriebenes als Schallspiel fort, als Börsenspiel. In der rheinisch-westfälischen Börse zu Düsseldorf ist die Stimme Kapital, ein gutes Ohr, Erfolgsversprechen. Aus einer Vielzahl von Rufen und Gegenrufen gilt es, Wichtiges herauszuhören. Aus Sätzen gilt es, Umsätze zu machen. Bieten, sich überbieten, Umsätze machen auf diesem Umsatzplatz. Transaktionen, Interaktionen, Kettenreaktionen. Werte bewegen sich, Bewegungen werden bewertet. Diesen Elan vital des Börsenjargons, den Pörtner beschreibt, versinnlicht er in seiner O-Ton-Collage Börsenspiel. Bologino! Herr Bologino! Manfred! Hauske! Hauske! Hauske! Edgar! Ulf! Ulf! Ulf! Fieber! Fieber! VW! VW! Junge VW! Hösch, hösch, hösch! Lufthansa! Conti Gummi! BMW! Daimler! Oberhausen! Puttgaswerke. Hallo! NSU! Meckermann! Kölner Werke! Höchstdorf! RW-Stimme! Karstadt-Stimme! RW-Stimme! Herr Keil! Ja, wie sind die denn? Ich würde sagen 96, 98! Taxe! Edgar, hast du Stimme dabei? Sind Stimme? Werner Wien, Stimme? Hast du was zu tun? Kommen! RW-Stimme sind 96! In seinem Börsenspiel, insbesondere aber in seinen Schallspielen, macht Pörtner die Möglichkeit des Missverständnisses, einen Mehrwert an Sinnproduktion, spielerisch fruchtbar. Mit medienspezifischen Mitteln öffnet er das Wort wie sein Buch Tobias Immergrün und stört die Verbindung zwischen Zeichen und Bedeutung, bis die Sinnbezüge aus neuen Sprachenergien wuchern. Innerhalb des weiten Spektrums von Pörtners Werken können die Schallspiele als zentral bezeichnet werden, da sie Sprache nicht als Gefängnis erweisen, sondern als Spielraum, in dem sich Sprache selbst entfalten kann. Wird das Ziel nicht außerhalb der Sprache gesucht, ist der, der unterwegs bleibt, immer schon angekommen. Sie hörten in einer Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks und des Westdeutschen Rundfunks Paul Pörtner oder Die Expansion des Buchstabens, ein Radioessay von Petra Maria Meyer. Es sprachen Angelika Thomas, Friedhelm Tock und Lutz Herkenrath. Ton und Technik Christian Kühnke, Christine Berger und Helga Schick. Realisation Waltraud Heise.